die religiös-politischen Hauptkampfgruppen des 14. Jahrhunderts. Erstens die Gottgläubigen, Heiden eines rassegemäßen lebendig-natürlichen Gottglaubens. Sie lehnten jede schriftlich fixierte sogenannte Offenbarungsreligion ab, wonach die Gottheit zu irgendeiner Zeit und durch irgendeine Person ihren Willen verkündet hätte. Die Gegner der Gottgläubigen waren sowohl die freien Christen als auch die kirchlich organisierten Christengemeinschaften. Bei keiner religiösen Gruppe haben die Väter der Fälschungsaktion jede Spur des Daseins und Wirkens so gründlich verwischt als bei diesen genuinen mittelalterlichen Heiden. Sie sind untergegangen in dem künstlichen Sammelbegriff der Ketzer überhaupt. Zweitens, die freien Christen. Ketzer und Vertreter der Idee von der unsichtbaren Geistkirche. Kein formulierter Glaube, also Dogma, keine Hierarchie, keine Kirchenhäuser als Stätte der Andacht. Hauptstreitpunkt, die Notwendigkeit und Berechtigung eines Priesters sowie einer äußerlichen Zwangsgemeinschaft, die autoritäre Kirche der Christen. Kein Mensch darf als angeblicher Stellvertreter und Beauftragter Gottes durch Zwangsmaßregel äußerliche Unterwerfung fordern oder sich anmaßen, das Heilswerk vermitteln zu wollen. Drittens, die organisierten Kirchenchristen. A. Die kirchliche Laienwelt. Streit herrscht hier nicht mehr über die Notwendigkeit des Priesters als Heilsvermittler, sondern über die Reichweite der Befugnisse des Klerus und über die Würdigkeit des priesterlichen Mittlers. Erstes Hauptproblem: Darf der Klerus die Grenzen seiner rein geistlichen Funktion überschreiten und irgendwie in den Organismus des weltlichen Staates eingreifen? Darf der Priesterschaft überhaupt weltliche Macht, beispielsweise weltliche Gerichtsbarkeit und weltlicher Besitz, Grundeigentum, Vermögen zugestanden werden? Zweites Hauptproblem, die sittliche Würdigkeit des Priesters. Drittes Hauptproblem, das Ideal der Armut bei dem Priester als Stellvertreter Christi auf Erden. B. Der Klerus. Von größter Bedeutung für das Verständnis der Geschichte des 14. und des 15. Jahrhunderts sind die Auswirkungen von Spannungen und Gegensätzen unter den Mitgliedern des Klerus selbst. Von den hier in Frage stehenden Hauptproblemen seien folgende angeführt. Erstes Problem, Komplex aller Fragen, die den Priester als solchen angehen, wie sittliche Würdigung, persönliche Armut, Ehelosigkeit und so weiter. Zweites Problem, die hierarchische Verfassung des Klerus. Ist überhaupt ein Oberhaupt, ein Papst notwendig, oder soll das bischöfliche Amt in dem Sinne die hierarchische Spitze darstellen, dass jeder Bischof für seine Teilkirche unabhängiger Papst ist? Drittes Problem, wenn ein Universalpapsttum für notwendig erachtet wird, welche Rechte sollen dann dem Inhaber dieses obersten Amtes übertragen werden? Viertes Problem, wer soll höchste Instanz für alle dogmatischen und gesetzgeberischen Fragen sein? Der Universalpapst? Ein allgemeiner Kongress aller Bischöfe oder der gesamten Priesterschaft, also ein Konzil? Soll dieses Konzil mit oder ohne Laienbeteiligung abgehalten werden? Oder soll einer besonderen Körperschaft theologischer Gelehrter, den Doktoren der Universität Paris, die letzte Entscheidung in Glaubenssachen zustehen? Fünftes Problem. Ist überhaupt ein allgemein verpflichtendes Universaldogma und somit auch eine Universalkirche notwendig? Wie weit sind in dogmatischen, liturgischen und dergleichen Dingen partikuläre Besonderheiten und Freiheiten zu erlauben? Soll die Schaffung von mehr oder weniger abgesonderten Nationalkirchen die Form der organisierten Christenwelt festlegen? Das sind also die religiös-politischen Hauptprobleme, welche die Geister des 14. Jahrhunderts aufs Tiefste erregten und die Menschheit in verschiedene feindliche Lager aufteilten. Nehmen wir nur einmal für wenige Augenblicke ganz unbekümmert um unser besseres Wissen an, die mittelalterliche Überlieferung sei so echt, wie die relativistischen Historiker merkwürdigerweise noch immer wähnen, dann bietet uns die Kampfstellung der gottgläubigen und freien Christen gegen die Kirchen nichts Befremdendes. Desto mehr Auffälliges tritt uns aber in der Geistesverfassung der Kirchenchristen entgegen, und zwar sowohl im Bezirk des Klerus als auch der kirchlichen Laienwelt. Ist die Geschichte des Spätmittelalters echt, so taucht wieder einmal ein religionspsychologisches Rätsel auf, für das es keine Lösung gibt. Wie verhält es sich nun mit dieser religionspsychologischen Bruch- und Verwerfungsstelle im Material der schriftlichen Überlieferung? Da wird uns quellenmäßig belegt, in Anbruch des 14. Jahrhunderts habe das Papsttum als Haupt der römischen Universalkirche auf denkbar höchster Stufe des Ruhmes und der Macht gestanden. Es genügt, den Namen des angeblichen Universalpapstes Bonifatius VIII. Auszusprechen. Aber gerade dieser Papst ist doch am Ende seines Kampfes mit dem französischen König Philipp den Schönen schmählich gedemütigt und sogar gefangen gesetzt worden, wird man entgegnen. Nehmen wir vorerst ruhig weiter an, die Überlieferung berichte hier Wahrheit. Was aber hatte die Demütigung eines zeitweiligen Inhabers der höchsten kirchlichen Würde mit dem Institut des Papsttums als solchem und mit seinen Machtbefugnissen zu tun? Nicht auf den Mann, auf das Amt müssen wir blicken, nicht auf den derzeitigen Papst, sondern auf das Papsttum als Institution. Da beweist uns die echte Geschichte, dies Universalpapsttum habe zu Beginn jenes Jahrhunderts als Krönung einer festgefügten Hierarchie die denkbar größte Fülle der Macht errungen. Und diese universalpäpstliche Machtfülle sei allgemein als selbstverständlich auch anerkannt worden, weil auf den ehernsten und heiligsten Glaubensgrundsätzen der christlichen Religion fundierend. Dass das Universalpapsttum gemäß der Weisung Christi notwendig und mit der ganzen Fülle gesetzgeberischer Vollmacht ausgestattet sei, daran, so erzählen die Quellen, habe unter den Gläubigen jener Tage kein Zweifel mehr bestanden.